Da denk ich einfach nach über unsere schöne Welt und auch über diesen Tag. Wie wir Menschen denn so leben, ob das alles richtig ist, ob wir uns nicht überheben, doch da bin ich Optimist. Jetzt geht es abwärts mit über 100 km/h im absolut freien Fall. Und wir sind auch gleich da, dies ist unser schönster Tag. Und wir warten auf den Aufschlag, wir sind bewusst, es geht vorbei. Na und wir haben Spaß dabei. Aber ist das alles richtig? Kriegen wir denn nie genug? Ist denn unsere Umwelt nichtig? Grenzt das nicht an Selbstbetrug? Wenn wir uns das Leben rauben, unsere Existenz vernichten. Ja, wir mögen's selbst nicht glauben, wie wir uns so langsam richten. Jetzt geht es abwärts mit über 100 km/h im absolut freien Fall. Und wir sind auch gleich da, dies ist unser schönster Tag. Und wir warten auf den Aufschlag, wir sind bewusst, es geht vorbei. Na und wir haben Spaß dabei. Wie ich denn so bei mir denke, kommt der Boden auf mich zu. Ich erkenne strampe Lenke und verliere meine Ruhe. Ist die Welt denn so gemein? Knall ich denn da wirklich auf? Ja, ich seh's doch endlich ein und zum Schluss da war ich auf. Jetzt geht es abwärts mit über 100 km/h im absolut freien Fall. Und wir sind auch gleich da, dies ist unser schönster Tag. Und wir warten auf den Aufschlag, wir sind bewusst, es geht vorbei. Na und wir haben Spaß dabei. Jetzt geht es abwärts mit über 100 km/h im absolut freien Fall. Und wir sind auch gleich da, dies ist unser schönster Tag. Und wir warten auf den Aufschlag, wir sind bewusst, es geht vorbei. Na und wir haben Spaß dabei.